Menschen zu Erden, dann hast du für immer Ruhe. Mit geschlossenen Schirm zu Erden, dann hast du für immer Ruhe. Deine Knochen sind zerbrochen und der Schirm liegt obendrauf und an Kopf. Bist du auch ein falscher Jäger?